Sag, wollt ihr Allah über eure Religion belehren, wo Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah weiß über alles Bescheid?